Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kopf und Herz, damit ihr mal wieder einen wirklichen Podcast bekommt und nicht nur immer solche blöden Posts, spreche ich euch einfach, der Einfachheit halber, heute mal wieder etwas ein. Ich habe es etwa vorformuliert, das klingt vielleicht ein bisschen abgelesen. Also ich wollte euch noch etwas hinterher schieben zu dieser Sinus-Milieu-Studie und ich setze euch einen Link rein, wo ihr das jetzt runterladen könnt, das funktioniert inzwischen. Ich habe es jetzt auch durchgelesen und eigentlich ist zu meinem letzten Bericht nicht mehr viel zu sagen. Es hat sich nicht viel geändert, aber die Empörung ist eigentlich nun vorbei. Es soll jetzt kein böser Podcast heute entstehen, sondern ein versöhnlicher. Ich würde aber denjenigen Stimmen zustimmen, vor allem den Grünen haben das jetzt gesagt, die sagen, die Antidiskriminierungsstelle, kurz die ADS, hat sich mit der Studie selbst ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Ich denke, dass das Hauptproblem ist, dass die ADS selbst eigentlich nicht allzu viel von sich hält und von ihrer Aufgabe und man sich eigentlich eine Stelle wünscht, die mehr Bürgernähe hat und weniger Wirtschaftsnähe. Zum Beispiel ganz so, wie es dieses FRA-Institut macht. Die Arbeit fand ich wirklich ganz toll und was die machen dort. Dieses Institut, wo ich vor kurzem einen Post dazu gemacht habe, dass die Homo-Studie, in der Europäischen Union gemacht hatte und die auch zu anderen Gruppen arbeiten und die wirklich ganz wunderbare Arbeit und Projekte dort haben mit Schulen, Schulmaterial zur Verfügung stellen und so weiter. Aber in Deutschland scheint es immer alles so ein bisschen böse und kratzbürstig abzugehen. Dabei wollen doch eigentlich auch hier alle nur in einem Land leben, wo sich alle wohlfühlen. Die Kinder zusammen in Kindergarten spielen und jeder genug Einkommen hat und eine rosige Zukunft. Das möchte doch der normale Mensch eigentlich auch für seinen Nächsten. Sonst hat er doch auch selbst ein schlechtes Gewissen. Er lebt auf dessen Kosten und das verdirbt einem die Freude ganz schön, wenn man nun all diese tollen Privilegien genießt, ein Haus hat und ja auf der Sonnenseite des Lebens lebt. So eine Welt, wo das eben jedem möglich ist, schafft man doch am besten in der Gemeinschaft. Aber solch simple Sätze, finde ich, hört man in Deutschland kaum, sondern alles wird gleich kompliziert und der denkt wieder, er kommt zu kurz und überhaupt die Wirtschaft, der soll das alles bezahlen und so wird einem alles miesepetrig gemacht, was eigentlich eine schöne Botschaft ist. Ein Gemeinschaftsgefühl fehlt in Deutschland irgendwie komplett, jenseits so von Leitkultur und Deutschtum und der deutschen Nation und was weiß ich, also einfach ein Gemeinschaftsgefühl derer, die hier zusammen leben und es sich schön einrichten möchten, hier zusammen. Und das am besten noch in Frieden und Freundschaft mit der gesamten Welt. Also, ich glaube, dass es zum Beispiel Obama in den USA gelungen ist, so ein Gemeinschaftsgefühl über ideologische Grenzen hinweg zu schaffen. Aber in Deutschland scheint es irgendwie alles unmöglich und alles ist tröge und so teuer und überhaupt, wir haben zu wenig Arbeitsplätze. Das ist ja so und so irgendwie absolut pervers mit diesen ständigen, wir haben zu wenig Arbeitsplätze, wir haben zu wenig Arbeitsplätze. Und das sieht man ja auch an dieser Grundeinkommensdebatte, die geführt wird. Dass wir irgendwie ein anderes Denken brauchen, was Wirtschaft, was Arbeitsplätze, was Besteuerung angeht. Naja, dazu jetzt nicht mehr. Ja, also, ich bin abgeschweift. Jedenfalls denke ich, dass die ADS, also die Antidiskriminierungsstelle, eine Stelle sein sollte, die für Antidiskriminierung auch Öffentlichkeitsarbeit macht. Das steht wohl auch in ihren Statuten drin. Die für eine bunte Gesellschaft wirbt, die zeigt, dass die Gesetze allen dienen, dass die keine bürokratischen Monster sind, sondern alle was davon haben, wenn wir in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft leben, weil wir dann einfach in einer guten Gesellschaft leben, in der alle zusammenstehen und in der niemanden auf Kosten von anderen lebt und alle Chancen auf ein gutes Leben haben und auch ein gutes Leben haben werden. Aber oft hört man in der Politik kaum irgendwie so positive Messages dazu, sondern nur Negatives. Die ADS nimmt wohl von sich selbst an, dass sie ein bürokratisches Monster ist, das sich am besten irgendwie im Hinterzimmer versteckt, anstatt menschlich werbend aufzutreten. Und schöne Visionen zeichnen. Das Problem ist vermutlich auch, dass es kein gesellschaftliches Engagement in diese Richtung gibt. Es gibt keine groß gesellschaftliche anerkannte Institution, NGO und Profitorganisation, die sich gegen Diskriminierung einsetzt, sondern die einzelnen Minoritäten kochen nach wie vor ihr eigenes Süppchen, anstatt dass man zusammenarbeitet, zumal dieses, denke ich, der Realität, dass Menschen vielfältig sind, viel besser entsprechen würde, als zum Beispiel, dass Menschen sind eben nicht nur behindert, sondern Menschen sind zum Beispiel eine Frau und behindert oder ein Mann und behindert oder Deutsch und behindert oder Menschen sind Moslems oder Menschen sind Moslems und homosexuell oder Menschen sind Moslems und alleinerziehend oder Menschen sind Moslems und Frauen oder Menschen sind alt und schwarz oder Menschen sind ein Mann und schwul oder Frau und lesbisch oder ein Mann ist alleinerziehend oder ein Mann ist auch einfach nur Mann in Deutsch und hetero. Also das scheint mir eine angebrachtere Weise zu sein, wenn es eine gesellschaftliche Gruppe, eine gesellschaftliche Institution gäbe, die diese ganzen Vielfältigkeiten von Menschen zusammennimmt, man nicht gegeneinander arbeitet, also bestimmte Minoritäten gegeneinander arbeiten, sodass die Homos auf die Moslems schimpfen und die Moslems auf die Homos und man einfach sich unter einem Ziel zusammenfindet. Also zum Beispiel diese 15% Hardliner und diese 48%, die sich irgendwie doch für das Thema interessieren und Betroffene sich zusammenfinden unter einem Ziel und das Ziel ist, ein diskriminierungsfreies Deutschland zu schaffen, weil es einfach ein schönes Deutschland ist, in dem sich alle wohlfühlen würden. Und das scheint mir viel zu wenig positive Messages da draußen zu geben in Bezug auf das Antidiskriminierungsgesetz. Sondern alles wird nomadisch gesprochen, alle sind irgendwie auch überhaupt nicht visionär und träumen von einem besseren Deutschland, sondern, oh nee, die Moslems und die sind sowieso bevorteilt und was weiß ich. Ich meine auch, man fühlt sich, denke ich, einfach auch als privilegierter Mensch besser, wenn man in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft lebt, weil man hat keine inneren Konflikte, man muss auch keine Angst haben, irgendwann mal zu einer dieser diskriminierten Gruppen doch irgendwie zu zählen, zum Beispiel wenn man alt wird oder wenn man sich doch überlegt, irgendwie lesbisch zu werden. Also ich glaube, diese Angst davor, zu einer dieser Gruppen zu gehören oder man sieht in einer Gesellschaft, was ist mit solchen Gruppen, wie geht's denen, das ist auch ein ganz relevanter Faktor. Also ich denke, alle haben was davon, wenn man in einer diskriminierungsfreien Gesellschaft lebt und das ist doch eigentlich eine positive Message, die mir viel zu wenig rüberkommt, sondern stattdessen wird irgendwie gesprochen von irgendwelchen Wirtschaftsfaktoren, Arbeitsplätzen und Regulierung, Überregulierung und was weiß ich. Und man braucht nun mal konkrete Maßnahmen. Sonntagsreden werden uns dann nicht raushelfen auf dem Weg zu einer schöneren Gesellschaft. So sehe ich das. Okay, macht's gut. Ich wünsche euch viele Ideen, was man tun könnte. Konkret. Also was kann man konkret tun in eurem Bezirk, in eurem Haus, in eurer Kita, in eurer Schule? Ich denke, wir können nicht bei irgendwelchen Sonntagsreden bleiben. Und anscheinend fällt der Schritt zu konkreten Handeln relativ schwer. Vielleicht schaffen wir das ja an der einen oder anderen Stelle. Tschüss, macht's gut.